Ein Bild aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Bild. Es liegen viele Morgen Landes seit Ewigkeiten unbestellt, mit Hügeln sturmverwehten Sandes beschwert von Anbeginn der Welt. Kein Sämann hat in ihre Poren die Saat des Lebens je gesenkt. In der Unendlichkeit verloren verfällt ihr Staub, dem Staub vermengt. Ende von Ein Bild. Aufgenommen von Sonja.